4-3, ab in den Süden. Willkommen, willkommen, willkommen, Sonnenschein. Wir packen unsere 7 Sachen in den Flieger rein. Ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen, macht euch bereit. Reif für die Insel, Sommer, Sonne, Strand und Zärtlichkeit. Raus aus dem Regen, jetzt nehmen, ab in den Süden. Der Sonne entgegen, was erleben.